Darf mir eine Tüte nehmen? Ja, bedienen Sie sich. Danke. Ich war auf dem Wege nach München und habe in Nürnberg unterbrochen, einen Spaziergang durch die Stadt gemacht, durch Zufall ein Antiquariat besucht und kam da in das Antiquariat Kistner, das sehr vornehm ist, mit Perserteppichen, Erstausgaben, Pergamentbüchern. Und ich habe gesagt, hier bin ich ganz falsch, hier muss ich gleich wieder raus, das ist mir einfach zu nobel und zu teuer. So, okay, danke. Tschüss. Aber eine nette alte Dame kam sofort auf mich zugeschossen und bat mich, meine Wünsche zu spezifizieren. Und zog mich dann vor einen Katalog, wo sie also ihre gesamten Bestände aus dem Magazin wohl verzettelt hatten. Ich griff dann in den Zettelkasten rein, sah den Buchstaben M und sah da Theodor Mommsen, römische Kaisergeschichte. Und wer sich ein bisschen auskennt in der alten Geschichte, weiß, dass Theodor Mommsen zwar für die römische Geschichte den Nobelpreis bekommen hat, aber das Kapitel Kaisergeschichte aus welchen Gründen auch immer nie geschrieben hat. Und das wurde nun antiquarisch angeboten, dieses nicht existierende Buch. Ich wollte fragen, gar nicht wegen Büchern, sondern ob Sie die Regale noch brauchen. Ich verkaufe Regale, ja. Also ein Teil der Regale ist auch schon weg. Am schönsten ist natürlich dann, wenn man feststellt, dass man einen Band hat, den auch die Deutsche Bibliothek nicht hat. Also den es eigentlich überhaupt nicht geben darf. Und das ist mir auch zwei oder dreimal in den Jahren passiert. Es passiert auch immer wieder. Es sind einfach Sachen, die sind damals denen nicht zugeliefert worden, dann waren sie halt nicht da im Bestand. Ja, und das ist natürlich auch schön, einfach zu wissen, man hat einen Band, den es offiziell nicht gibt. Ich sagte der Dame, also hier wird ein Buch angeboten, das gibt es gar nicht. Und dann verschwand sie im Aufzug, ging in den Keller und kam dann nach 3 Minuten triumphierend wieder und brachte mir ein wunderschönes ledergebundenes Buch mit goldenem Rückenschild Theodor Mommsen, römische Kaisergeschichte. Ich sagte also, jetzt stimmt doch eher die Welt nicht mehr. Ich schlug es auf und es war Handschrift. Gelehrter als der Kaufmann, kaufmännischer als der Gelehrte. Requiem auf den Antiquariatsbuchhandel. Wenn Sie da hingucken, dieser ganze Bereich wird morgen auch abgeholt. Es ist komplett die Kunst, die verkauft wird, weil ich keine andere Möglichkeit habe. Sonst müsste ich es einlagern, aber für mich ist das jetzt auch ein Schlusspunkt. Also ich höre nicht nur mit dem Antiquariat auf, ich melde auch das Gewerbe ab. Ich möchte also wirklich so einen Punkt dann irgendwann setzen und dann gucken, dass ich dann zu den anderen Sachen komme, die mir wichtig sind. Als Existenz, als Beruf, von dem ich leben kann, wird es immer schwieriger. Und nach meiner Meinung wird das ein Schrumpfungsprozess werden, mindestens bei 70-80% liegen von der jetzigen Menge der existierenden Firmen, wird es in naher Zukunft nicht mehr geben. Ein Feature von Florian Felix Wey. Also, von Kuriosis soll ich reden. Erstes Regal, mittleres Fach. Bestandsliste, Antiquare. Zuvörderst stelle ich mich selbst als ein solches vor. Ja, als ein Unikum. Wer ist denn außer mir auf der Welt, der so intensiv und durch so viele Jahrzehnte als Bibliophile und Bibliograf und Antiquar geackert hat in der so abgeinselten Literatur der Naturwissenschaften? Nun, wenn ich da nicht etwas zu erzählen hätte. Bemerkte, respektive schrieb anno 1930 Wilhelm Jung, einer der berühmtesten europäischen Antiquare des frühen 20. Jahrhunderts. Seine Dépendance in Berlin-Wilmersdorf zog Sammler aus aller Welt an, darunter auch den Schriftsteller Ernst Jünger. Ich sprach zuweilen bei ihm ein, wenn ich nachmittags zum Botanischen Garten ging. Dort war mehr ein Büro als ein Laden. Das Magazin lag in einem anderen Teil der Stadt. Man fand bestimmt, was man suchte, aber Jung wusste genau, nicht nur über den Wert, sondern auch über den Preis seiner Ware Bescheid. Das ist der Unterschied zwischen einem allgemeinen und einem speziellen Antiquariat. Mit Jünger verband Jung die Sammelleidenschaft. Freilich nicht die für Bücher, sie blieb einseitig des Schriftstellers Achillesferse. Als kluger Kaufmann hütete sich Jung vor allzu heftigen Gefühlen seiner Ware gegenüber. Zu mir hat mein Berliner Antiquar gesagt, wenn du anfängst zu sammeln, dann ist es so wie ein Wirt, der anfängt zu saufen. Jung und Jünger jedoch teilten die Leidenschaft für Käfer, begeisterte Entomologen beide. Und Wilhelm Jung, Jahrgang 1866, war wie der 30 Jahre jüngere Schriftsteller ein Mann der Feder, wenngleich seine Publikationen über 500er Auflagen nicht hinauskamen. Das sollten sie auch gar nicht, denn als bibliophile Sondertruppe richteten sie sich an den Freundeskreis und nicht an die breite Öffentlichkeit. Vielleicht fühlte sich Jung auch innerlich verpflichtet, nicht zur weiteren Überfüllung schwerbeladener Regale beizutragen. Ein Antiquar ist keiner, der glaubt, auf seine Worte habe die Welt auch noch gewartet. Wahrlich, ich sage euch, eher existiert ein Buch über einen Gegenstand, der noch nicht existiert, als dass ein Gegenstand existiert, über den noch kein Buch existiert. 1926 schrieb Jung dieses Bon Mot nieder, das heute mehr denn je Gültigkeit besitzt. Kein Beaumont, sondern eine biografische Notiz rückt den scheinbar zeitlosen Chronisten, einer Branche, für die ihrerseits Zeit keine so dringliche Rolle spielt, jedoch in die korrekte historische Distanz. Weit, sehr weit weg von uns. Die dem Kriege folgende Inflation, die so viel wirtschaftliches Elend zur Folge hatte, hat mich nicht getroffen, da ich mein Vermögen immer nur in Büchern angelegt hatte. Ein Bücheranlegen ist immer lohnenswert. Das kommt aber auf die Art der Bibliothek an. Ich könnte mir eine imaginäre Bibliothek zusammenstellen, die würde jede Inflation locker überleben. Nur die durchschnittliche Aufstellung eines Antiquariats schafft das wohl nicht. Wenn der Wert sinkt und die Bücher vielleicht nicht den Wert behalten, so sind sie immer noch schön und behaglich. Es gibt keine schönere Tapete als eine Bücherwand. Also falls der Euro wirklich crashen sollte, habe ich halt viel zu lesen, aber viel mehr auch nicht. Ne? Wilhelm Jungs vermögenssichernde Strategie von 1923 ist längst passé. Doch erstaunlicherweise klingen viele seiner hinterlassenen Anmerkungen so zeitgenössisch, dass man ihn für einen ergrauten Antiquar des 21. Jahrhunderts halten könnte. Denn die Hüter alter Bücher katalogisieren, beschreiben, verpacken und verkaufen noch immer ihre Schätze wie vor drei Generationen. Auch wenn sich ihre Hilfsmittel modernisiert haben. Längst sind Computer und Internet in staubige Kontore eingezogen, ja stellen das konservative Gewerbe auf den Kopf. Möglicherweise gibt es bald keine Antiquariate mehr. Jedenfalls nicht so, wie man sie 200 Jahre lang kannte. Als Asyle für vergessene Autoren, Orte des Stöberns, geheimnisvolle Buchschatzkammern. Stimmen wir darum unter Leitung des Konzertmeisters Wilhelm Jung ein Requiem an. Der Sammler des alten Schlages stirbt langsam aus und Bücher werden heutzutage anders gesammelt. Es wird immer gesammelt werden, weil Sammeln eine Leidenschaft ist. Aber in dem Umfang, wie Bibliophilie als die gepflegte Leidenschaft des Bildungsbürgertums daherkam, das wird es in Zukunft so nicht mehr geben. Das stirbt aus. Gesine Karge betreibt zusammen mit ihrem Partner das Berliner Antiquariat Ars Amandi. Der Name verrät dem lateinkundigen Bildungsbürger, welcher Stoff in den Regalen lagert. Erotika. Ich würde mich am liebsten ernähren vom Verkauf von Erstausgaben, Vorzugsausgaben, signierten Pressedrucken, wunderbaren Similien und schönen Dingen. Aber diese Spezialisierung, die hilft einem nicht über den Monat, die hilft einem nicht übers Jahr. Es ist doch das ganz normale Buch, das mich ernährt, die Wochenendlektüre und vielleicht der ein oder andere Aufsatz, der nach Übersee geht, weil irgendjemand dort gerade über die Probleme von Kleinkäfern in den 1920er Jahren am Amazonas seine Doktorarbeit schreibt. Während die Neuköllner Altbauetage von Ars Amandi einige tausend Bücher speichert, hortet Tobias Wimbauer im westfälischen Hagen weit über 100.000 Stück und gehört damit, obwohl ein typischer Einmannbetrieb, zu den großen Versandantiquariaten im Lande. Seine liebsten Stücke stammen vom Jungfreund Ernst Jünger, dessen Literatur den heutigen Antiquar zunächst zum Sammeln, dann zum Tausch und schließlich zum Handel mit alten Büchern brachte. Eine Fotografie in der Diele seines restlos mit bedrucktem Papier vollgestopften Wohnhauses, die meisten Exponate liegen allerdings ausgelagert in einer Halle, lässt den Buchenthusiasten ins Schwärmen geraten. Das hier war der Jünger, mit dem bei mir alles anfing. Das sah ich als 16-Jähriger in der Buchhandlung zum Wettstein in Freiburg hängen, das Bild, und musste das unbedingt haben. Ich sammelte signierte Bücher, deswegen war ich oft bei Wettstein in Freiburg und kaufte dort. Aber von Jünger kannte ich überhaupt nichts. Der kam ja an der Schule nicht vor. Aber irgendwas sagte mir bei dem Bild, dass ich das haben muss. Jetzt waren 400 Mark für einen 16-jährigen Schüler doch sehr viel Geld. Also sortierte ich in den Ferien bei Coca-Cola Lehrgut, hatte dann das Geld hinterher und kaufte das. Dann sagte ich mir, jetzt muss ich mal was lesen von dem und las dann das Abenteuerliche Herz in der zweiten Fassung und das haute mich um. Ein Schwerpunkt, den wir damals hatten, war sozialistische Literatur. Das war auch nicht schwierig. Wenn man in den 70er Jahren oder Ende der 70er Jahre damit handelte, dann war das halt so, sobald man eine rote Fahne hat, kam der Genosse Lehrer, kletterte am Arm hoch und hatte den 100-Mark-Schein in der anderen Hand. Und das traf sich mit meinen Interessen. Ich bin Historiker und Soziologe. Erzählt Wolfgang Jeske, der wiederum das Gegenstück zu Tobias Wimbauer bildet. 25 Jahre älter und Beispiel für eine ganze Generation geisteswissenschaftlicher Studenten, deren Lebenspläne kaum erwarten ließen, wir müssen mal kurz zwischendurch, dass sie einen gewerblichen, ja kaufmännischen Beruf ergreifen würden. Sie wollen wissen, was er kostet. Mal gucken. 15 Euro. Nach 36 Geschäftsjahren beendet Wolfgang Jeske nun eine Erwerbsbiografie, in die er beinahe zufällig hineingestolpert ist. Im Wedding, wo ich wohnte, in der Wohngemeinschaft lebte, gab es ein Antiquariat, in dem ich ab und zu auch war. Und irgendwann war dieses Antiquariat geschlossen und es stellte sich raus, dass der Antiquar gestorben war. Das war so die Zeit, als er eigentlich keine Perspektive hatte. Also irgendwo mit dem Lehrer werden, das wurde nichts. Und dann hatte ich mir überlegt, ob man vielleicht Antiquar werden konnte und bin dahin, habe mich drum gekümmert und habe letzten Endes ein Antiquariat voller Bücher geschenkt bekommen. Mir war bloß nicht klar, dass natürlich sämtliche Berliner Antiquare vor mir da waren. Und also ich habe ein sehr, sehr löchriges Antiquariat geschenkt bekommen. Und so fing das eigentlich an. Ich hatte gerade kürzlich mal so einen Fall mit einer Witwe von einem Arzt. Die hatte mich dann so lang in der Mangel, dass ich erschöpft aufgab, obwohl ich schon hörte, dass ich die Bücher eigentlich nicht will. Und dann hat sie zu mir gesagt, wenigstens darf ich Ihnen die Liste schicken. Dann hatte ich zu ihr gesagt, ja, haben Sie jetzt eine Liste schon gemacht für diese 200 Bücher waren es etwa? Und da sagte sie, ja, ich habe sie schon aufgelistet. Da habe ich gesagt, mein Gott, was für eine Arbeit. Ich hätte niemals zu Ihnen gesagt, schreiben Sie eine Liste. Doch, sie hat es schon längst alles aufgelistet. Ich schaue mir die Liste an. Was hat die Frau gemacht? Sie hat selber sehr aufwendig recherchiert im ZVAB. Jeden Preis, den sie fand, hat sie dahinter geschrieben, es waren alles Bücher zwischen 5 und 15 Euro. Michael Eschmann, gelernter Buchhändler, ist Medizin- und Naturwissenschaftsantiquar in Griesheim bei Darmstadt und kämpft wie seine Kollegen mit Erwartungshaltungen einer Kundschaft, die weniger gerne kauft, als sie teuer verkaufen möchte. Man sieht das immer wieder, wenn man zu Nachlassankäufen gerufen wird, die erwartungsfrohen Gesichter der Erben, die hoffen, dass sie mit dieser Bücherwand dann das Begräbnis von Onkel Erwin und Tante Hedwig bezahlen können. Und wenn man ihnen dann sagt, sie haben kein Bücherangebot, sondern ein Entsorgungsproblem, so deutlich wird man das natürlich nicht sagen. Aber man sagt hier, das nehme ich mit und ich kann ihnen dafür 5 Euro geben, aber für den Rest leider gar nichts, dann ist die Enttäuschung groß. Das Antiquariat, ein Sehnsuchtsort der Beständigkeit, der Ewigkeit, des Bewahrens und des vermeintlichen Werteerhalts. Wer Bücher besitzt, glaubt oft, sie unterlägen kaum der Alterung, seien keine Ware wie jede andere. Seit jeher nährt der Antiquariatsbuchhandel durch seine schiere Existenz diese Vorstellung, ist er doch immer wieder für Meldungen von glücklichen Funden und überraschenden Entdeckungen gut. Antiquariate handeln mit Vergangenheit. Aber sind sie nicht selbst zum Relikt geworden? Zum Zeugnis einer abgeschlossenen Epoche vor dem Zivilisationsbruch durch Internet, eBay, E-Books und einer Umgangsweise mit Wissen, die des bedruckten Papiers entbehren kann? Die ökonomischen Kennzahlen lassen kaum einen anderen Schluss zu. Schlecht geht es der Branche. Als in Leipzig ein Antiquariat überfallen wurde, fand der Täter gerade mal 30 Euro in der Ladenkasse. Betriebsschließungen stehen auf der Tagesordnung. Wer in Rente geht, findet keine Nachfolger mehr. Die allermeisten Geschäfte werden von einem einzigen Menschen geführt oder, nicht einmal das, als Nebenerwerb betrieben. Doch die Vergangenheit ist so schillernd, so voller glücklicher Momente. Die Vergangenheit. Zweites Regal, links oben, der Fund. oder das Antiquariat als Wunderkammer. 1980 habe ich in dem Nürnberger Antiquariat Kistner die einzig bisher bekannte vollständige Nachschrift der Kaiserzeitvorlesung Mommsens einschließlich der Spätantike gefunden. Alexander Demand, bis 2005 Ordinarius für alte Geschichte an der Freien Universität Berlin. Der Witz ist der, dass der Grund für die Haltbarkeit dieser Handschrift gar nicht am Inhalt lag, sondern lag daran, dass der Autor selber, der Sebastian Hensel, das kostbar illustriert hat. Er war also ein Künstler und das Buch hat ein gewisses bibliophiles Äußere, war schön gebunden, hatte diese fantastischen Karikaturen da drin. Mommsen, nicht wahr, als Sphinx, nicht wahr, und der alte Hensel, der sitzt da unten und schreibt mit, oder Mommsen in seiner Löwenmähne im Kastanienwäldchen von hinten. Und das hat die Leute bewogen, sowas schmeißt man doch nicht weg. Ich hatte meinen Platz ganz vorn am Katheder, so dass ich vortrefflich hören und vor allen Dingen auch ihn und sein ausdrucksvolles Gesicht genau sehen konnte. Wenn er dann da oben stand und über einen großen Kaisersünder Gericht hielt, dann war der Eindruck manchmal ein dämonischer und ganz überwältigender. Sebastian Hensel, der Mitschriftautor, in seiner 1903 publizierten Autobiografie über sein Idol Theodor Mommsen. Man muss auch wissen, was man in der Hand hat. Ich habe dann später festgestellt, dass 10 Jahre vor mir ein Kollege aus Bonn dieses Buch in der Hand gehabt hat, das angeblättert hat, gelächelt hat, ins Regal geschoben, ist ganz nett. Der wusste einfach nicht, was er in der Hand hat. Ein Freund von mir ging einmal in ein sehr vornehmes Antiquariat in London. Ein zweistöckiges Geschäft. Im Keller Wühltische, Kisten. Ein durchaus unbritisches Durcheinander. Billigangebote, Ramsch. Im ersten Stock aber eine erstklassige bibliophile Abteilung. Alles unter Glas. Kupferstiche, First Editions, Autographen. Steffen Mensching, Jakobs Leiter, ein Antiquariatsroman. Mein Freund ging, was ihn als Fachmann ausweist, zunächst in den Keller und fand dort, ohne Anstrengung, ein kostbares altes Büchlein. Ich habe vergessen, was es war. Es kostete ein paar Pennies. Er bekam es für nichts. Sie müssen das Buch nicht einwickeln, sagte er dem Mann an der Kasse. Es ist kein Geschenk. Er nahm den Band, trug ihn ins Obergeschoss und verkaufte ihn dort mit riesigem Profit. Wir haben mal ein kleines Werkchen angeboten bekommen von 48 Seiten, so etwa aus der Zeit von 1780, für 300 Euro. Und wir haben es auch für 300 Euro sehr freudig gekauft. Und wir konnten es nachher für über 50.000 Euro verkaufen. Das ist natürlich der Spitzenreiter gewesen, aber es gibt immer mal etwas, was man für 100 Euro findet und für 2.000 Euro verkaufen kann und das einem dann auch viel Spaß macht. Für die Bücherkenntnis des Antiquariats spielt der Begriff der Ausnahme von allgemeingültigen Regeln der Schätzung eine große Rolle. Die Unfähigkeit, die Ausnahme zu erkennen, ist eine recht beliebte Spezialität des Stümpers. Also es war eine Broschüre, es war nur eine Papierbroschüre, es hatte nicht mal einen festen Einband, war irgendwie von 1870, 1860 so in der Zeit und es war von einem russischen Physiologen, der hieß Sechenov. Und es war für eine Krumpelkiste teuer, sollte 15 DM kosten damals. Und da bin ich rein und der Titel war so sinngemäß über den Hemmungsmechanismus bei Fröschen im Gehirn. Ich fand den so schön verrückt. Ich hatte auch keine Ahnung, wer Sechenov war zu dem Zeitpunkt. Es hat mir mein Gefühl gesagt, Physiologie, Gehirn ist interessant, aber ich hatte keine Ahnung, was ich da jetzt da mitnehme. Sechenov, Ivan Michailowitsch, gehört zu den Mitbegründern der russischen Physiologenschule. Forschte besonders auf dem Gebiet der Neurophysiologie. Rolf Sauermost, Lexikon der Naturwissenschaftler. Eines Tages ging ich dann auf eine Auktion, ich habe hier einen Titel, gucken Sie sich den mal an. Mein Gott, was soll das sein und was ist das? Und ich sagte zu ihm, ich habe so ein Gefühl, probieren Sie es doch. Und die Auktionare sind da manchmal auch irgendwie komisch und dann sagt er, gut, also ich nehme es rein, aber so 200 DM schätze ich das. Da sagte ich zu ihm, auf keinen Fall, da mache ich nicht mit. Ich habe gesagt, Sie schätzen mir das jetzt auf 800 DM, für den Preis würde ich mich davon trennen Und ansonsten nehme ich es mit. Und dann hat er gesagt, naja, 800 DM. Also ich sage Ihnen, wenn der Preis verwirklicht wird, dann kriegen Sie von mir eine Flasche Sekt. Gut, er hat es dann gemacht. Und als ich wieder ins Auktionshaus so reingehe, schreit er mir schon von hinten zu, ich hol schon mal den Sekt. 5000 DM ist nach Amerika gegangen im Bietgefecht. Das war der Lehrer von Pavlo. Und diese Arbeit war die historische Vorarbeit und das war sein Lehrer. 300 Euro investiert, 50.000 herausbekommen. 15 Mark ausgegeben, 5.000 erlöst. Das sind Verheißungen, mit denen man lange Dürreperioden übersteht. Und selbst wenn nicht die Bücher den Wert verkörpern, so vielleicht das, was in ihnen steckt, zwischen den Seiten. Man findet Liebesbriefe, man findet Röntgenbilder, Ultraschallfotos von Kindern, Führerscheine, Personalausweise, gebrauchte Dinge, die weniger appetitlich sind. Es ist alles dabei. So ad hoc fällt mir da eigentlich nichts ein. Denn dass man irgendwelche kleinen Pornofotos findet, ist bei uns, glaube ich, nicht so überraschend. Ich kann mich erinnern an ein Foto mit einer Frau, die war sehr attraktiv im Hochzeitsröckchen und unten drunter nichts. Und die saß so schön lachend im Schilf. Autografen findet man regelmäßig und sehr viele wunderbare Privatfotos von Familienfeiern aus den 60ern, Kommunionsfeiern in den 70er Jahren und Schulabschlussfeiern aus den 80ern mit den wunderbarsten Frisuren durch all die Jahrzehnte. Kollege hatte da immer, die Krumpelkiste waren die Bücher so zwischen 30 Cent. Ich glaube, der höchste Preis war 3 Euro. Hat er immer aufgefüllt, da ging jeden Tag was weg. Er hat dann eines Tages um die Mittagszeit seine eigene Krumpelkiste nochmal neu sortiert, weil die auch immer durchwühlt war. Und da hat er beim Sortieren plötzlich gesehen, dass das eine Buch, was er schon sagte, 3 Wochen da draußen stehen hatte, dass da an der Seite wie ein Geldschein rausguckte. Und da macht er das auf und da war ein 1000 DM-Schein drin. Könnte natürlich die ständige geheime Einnahmequelle der Antiquare sein. Warum leben sie immer noch? Ja, warum leben sie eigentlich immer noch? Drittes Regal, unterstes Fach. Die Flut. Oder 100 Bananenkisten für 1 Euro. Ein Sensationsfund. Gleich ob zwischen den Seiten oder auf den Seiten eines Buches, macht viel Wirbel. Aber er ist nicht der antiquarische Alltag. Der Alltag wird von einer kaum zu bändigenden Büchermasse beherrscht. Und das nicht erst seit heute. Wenn ich aus den Katalogen, die täglich ins Haus kommen, schließen darf, entwickelt sich das Geschäft in der einen Richtung zum Juwelen, in der anderen zum Schrotthandel. Ernst Jünger, 1967. In Vor-Internet-Zeiten oder noch zu Anfang des Internets konnten wir einfach sagen, wir bringen jetzt einen Katalog raus und dieser Katalog verkauft sich zu mindestens 60%. Dann konnten wir einfach sehen, der Verkaufswert des Katalogs liegt jetzt bei 100.000 Euro und man verkauft 60% und wenn es gut ging, waren das dann halt auch 60.000 Euro. Aber 60% konnten genauso gut auch 80.000 Euro sein, wenn man eher die teureren Sachen verkauft hat. Was auch im Regelfall so ist. Nur genau das funktioniert jetzt so nicht mehr. Es ist ein Preisverfall, der gigantisch ist, der natürlich problematisch wird in dem Moment, wo man mit anderen Preisen groß geworden ist. Und da ertappe ich mich sogar dabei, obwohl ich mich nie für zu teuer hielt, dass einfach Titelaufnahmen, die ich vor 10 Jahren gemacht habe, da steht dann ein Preis drin, der ist 5-mal so hoch oder 6-mal so hoch wie der niedrigste, den ich hatte. Ich habe es jetzt hier gerade erlebt bei einem meiner Kunden, der aus diesem 2-Euro-Regal 3 Feuchtwangers rausgezogen hat, die er dann für 6 Euro gekauft hat. Da stand noch der D-Mark-Preis drin, 120 Mark. Dafür habe ich es auch mal verkauft. Dieser Preisverfall schockiert inzwischen auch altgediente Antiquare, die sich am Ende ihrer Berufslaufbahn befinden. Bis vor ein paar Jahren war es üblich, dann einen Auktionator zu bestellen, um Tausende von Büchern auf einmal an Branchenkollegen zu versteigern. Inzwischen rechtfertigen die mageren Ergebnisse diesen Aufwand kaum noch. Michael Eschmann hat die wenigen Auktionen der letzten Jahre verfolgt und stieß dabei auf ernüchternde Zahlen. Ein typisches Buchkonvolut mit einem geschätzten Ladenpreis von 200.000 Euro ging etwa für 8.000 Euro über den Tresen, während ein zweites, ähnlich umfangreiches, schon keinen Zuschlag mehr erhielt, weil niemand das Mindestgebot von 15.000 Euro erbringen wollte. Dieser bedrohliche Abwärtstrend beschäftigt den Griesheimer Händler seit längerem, weil er nach geeigneten Strategien für die eigene Ankaufs-, Lager- und Preispolitik sucht. Gesine Karge vom Berliner Antiquariat Ars Amandi geht es zwar ähnlich, doch führt sie ein Gegenbeispiel an. Das wirklich günstige Buch verkauft sich manchmal relativ gut, selbst wenn es häufig ist, das finde ich irgendwie ganz erstaunlich. Und dann das Seltene und mag es noch so teuer sein. Auch das verkauft sich gut. Dazwischen aber diese alte klassische Sammlerware, ich sage mal zwischen 100 und 500 Euro, die Sachen sind nicht häufig, aber sind auch nicht brutal selten. Die sind inzwischen am schwersten zu verkaufen. Weil im Onlinehandel auch noch ein neues Problem entsteht, dass am besten verkaufbar sind Bücher zwischen 1 Euro und 30 Euro. Das ist so die Handelsspanne. Hier fühlen sich die meisten Kunden irgendwie angezogen. Und das geht eigentlich nur mit geringwertiger Ware, beziehungsweise auch nur mit einer Ware, die Massenware ist. Der Onlinehandel ist Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite öffnete das Internet lokale Märkte für eine weltweite Kundschaft. Auf der anderen stellte sich eine Preistransparenz ein, die zu heftigen Unterbietungswettkämpfen führte. Als Nebeneffekt veränderten sich auch scheinbar ewige Gewissheiten über den Seltenheitswert von Büchern. Für die Schätzung eines Buches ist es ein großer Unterschied, ob ein Buch so selten ist, dass bei intensivem Suchen erst nach Monaten ein einzelnes Exemplar gefunden werden kann. Rarum. Ob es so selten vorkommt, dass kein Suchen etwas nützt. Rarissimum. Oder gar, dass es so selten ist, dass jede Hoffnung, ihm noch einmal zu begegnen, ausgeschlossen werden muss und jeder Versuch, es zu erjagen, im Voraus zur Ergebnislosigkeit verdammt ist. Introuvable. Kategorien, die Wilhelm Jung noch während seiner gesamten Berufszeit anwenden konnte, haben heute an Trennschärfe eingebüßt. Und Jungs eigene Faustregel: Man kann sagen, dass jedes ältere, vergriffene Buch, dessen Erscheinungsort abseitig ist, selten ist. Zerschellt an den Ergebnislisten der Suchmaschinen. Selten im Sinne von unauffindbar ist fast nichts mehr. Die Probe aufs Exempel muss alle romantischen Buchschatzsucher desillusionieren. Nimmt man wahllos einige der von Jung als Introuvablen aufgeführten und bis zu seinem Tode 1942 praktisch unauffindbaren Bücher und gibt ihre Titel im ZVAB ein, dem Zentralen Verzeichnis antiquarischer Bücher, 1996 von 3 deutschen Studenten gegründet und mittlerweile im Besitz des Buchhandelsriesens Amazon, so findet man die meisten selbstredend zum Verkauf angeboten. Ruiz E. Pavón, Flora Peruviana et Chilensis, Sive Descriptiones et Icones, Plantarum Peruvianarum et Chilensium, Secundum Systema Linnaeanum Digestae, Cum Characteribus Plurium Generum Evulgatorum Reformatis. 3 Bände, Madrid 1798 bis 1802. 30.740 Euro. Ferdinand Freiherr von Richthofen, China, Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründeter Studien. 3 Bände, Berlin 1877 bis 1883, 8.500 Euro. Zusammen mit dem restlichen Internet akkumuliert die Profi-Plattform ZVAB ein Wissen über Buchbestände, für das frühere Antiquare eine exquisite und ihrerseits wertvolle Handbibliothek und einen bibliografischen Zettelkasten besaßen. Als der Antiquar Leopold Beer vor 50 Jahren einen Besucher durch sein Geschäftshaus in Frankfurt führte und dieser die großartigen Schätze an Inkunabeln, Handschriften etc. bewunderte, sagte Beer, indem er den Gast in ein unscheinbares Kämmerlein treten ließ: Hier zeige ich Ihnen, das Kostbarste, was ich besitze. Es war die jahrzehntealte Kartei der Firma. Heute ist der Zugang zu Fachwissen kein Privileg mehr. Zunächst war die Öffnung aller Informationsschleusen ab Mitte der 90er Jahre für die Branche allerdings durchaus lukrativ. Jetzt kamen plötzlich aus allen Herren Ländern Bestellungen aus Japan, aus Amerika, Kunden, die wir nie erreicht hätten ohne Internet, ohne dieses ZVAB. Und die sind gekauft worden. Es war plötzlich die Stunde der Ladenhüter. Das ging 2-3 Jahre. Und dann ist plötzlich, so absurd es klingen mag, mit dem 11. September ein Schlag entstanden. Irgendwie ist dann plötzlich das Ganze stehen geblieben. Und es ging dann peu à peu immer mehr nach unten. Es kamen dann immer mehr Mitbewerber oder auch Konkurrenten. Es gab dann ein Überangebot, einen Abwärtstrend bis heute. Fallbeispiel: ein eBay-Angebot. Zur Versteigerung gelangt Konvolut von ca. 70.000 meist deutschsprachiger Bücher der letzten 100 Jahre. Viele Stücke sind mehrfach, einige auch in großen Stückzahlen vorhanden. Zusammengestellt wurde das Konvolut nach folgenden Kriterien. Erstens, billigster Plattformpreis weniger als 2 Euro. Zweitens, Amazon-Verkaufsrang schlechter als 750.000. Drittens, öfter als 20 Mal online angeboten. Viertens, Titel länger als 12 Monate bewegungslos in meinem Bestand. Zum Abtransport benötigen Sie etwa 2000 Bananenkisten oder Gleichwertiges. Die Transportsituation vor Ort ist nicht vorteilhaft. Die hier angebotenen Bücher lagern in der ersten Etage. Kein Aufzug. Vom Lager bis zur Straße sind etwa 40 Meter mit der Sackkarre zu bewältigen. Der Einsatz eines Hubwagens ist aufgrund von unterschiedlichem Bodenbelag nicht möglich. Ein Gabelstapler-Einsatz scheidet wegen der Durchgangshöhe aus. Verkäuferseits wird keinerlei Hilfe zugesichert. 70.000 Bücher stehen im Moment bei 1 Euro. Diese Auktion richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Für Hobby-Antiquare und Vielleser ist dieser Posten völlig ungeeignet. Denken Sie bitte daran, zum Abtransport brauchen Sie etwa 3 Sattelzüge. Das Tückische an diesem Angebot ist ja folgendes: Sie müssen es räumen. Sie müssen in extremen Arbeitsbedingungen, die rein, wie das schon sprachlich formuliert wurde, derart bedrohlich, dass es mich geschaudert hatte, das überhaupt mir vorzustellen, wie ich in einem riesigen alten Fabrikgebäude, was verwinkelt ist, wo man mich darauf aufmerksam gemacht hat, es gibt keine Abfuhrmöglichkeiten, ich kann weder parken, noch bekomme ich Hilfe. Wahrscheinlich ist nicht mal mehr Licht da. Ich tapse also im Dunkeln mit 70.000 Büchern und 2.000 Bananenkisten, wahrscheinlich mit einer Arbeitskolonne. Es ist ja ein bisschen wie in der Strafkolonie. Nachtrag: fest vereinbarte Besichtigungstermine 43. Davon wirklich erschienen 12. Das ist nicht lustig, nur elend. Leute, ich habe offen und fair beschrieben, was ich hier anbiete. Und ich erwarte schlicht und einfach nur jemanden, der den gesamten Posten hier abholt. Sonst nichts. Die angebotenen Bücher habe ich über mehr als 10 Jahre hinweg angesammelt, aussortiert, erfasst und gelagert, jeden Monat Einstellgebühren dafür bezahlt, manche vielfach in der Hand gehabt. Jedes einzelne Buch davon hat mich über die Jahre richtig Geld gekostet. In dem Text steckt Enttäuschung, Schmerz, Frustration. Wobei man natürlich auch fast ein bisschen frech zurückfragen kann, wessen Geisteskind kommt auf die Idee, sowas anzufangen? Warum sind die nicht hergegangen und haben einfach ein kritischeres Verhältnis zur eigenen Ware entwickeln können oder wollen? Vielleicht konnten sie nicht, weil ihnen die Vorbildung fehlte. Das gibt es ja heute auch oft, dass jemand einfach ein Antiquariat eröffnet. Dann sagt er sich, ja, Bücher, das ist eigentlich ein schönes Thema, mache ich ein Antiquariat auf. Dass aber dazu eine Struktur gehört, auch eine Struktur im eigenen Denken, dass ich mir nämlich vorher Gedanken mache, ja, will die Gesellschaft überhaupt so viel alte Bücher? Und wenn ja, will die Gesellschaft die alten Bücher, die ich jetzt verkaufe? Die Antwort lautet erstaunlicherweise ja. Es ist nur eine Frage des Preises und der Nutzungsart. Nach anfänglicher Stagnation auf dem Mindestgebot schloss die Auktion bei 1.185 Euro. Für ein Entgelt von 1,7 Cent pro Buch fand das Konvolut doch noch seinen Abnehmer. Vermutlich ein zwar nicht gutes, aber doch akzeptables Geschäft für einen Altpapierhändler. Ich habe irgendwann ein Buch gefunden, das der Student immer suchte, und zwar den Börner, die Briefe aus Paris, die Erstausgabe. Und das war leider dieses säurehaltige Papier. Das war wirklich ein Buch, das konnte man auf- und zuklappen und das hat einen Frau-Holle-Effekt. Das flog weg, es löste sich in seine Bestandteile auf. Und wir haben uns nachher den Spaß daraus gemacht, mit dem Föhn das Buch davon zu blasen. Es flog wirklich weg. Viertes Regal. Oberstes Fach. Warten bis zur Selbstauflösung. Oder... was tun mit Literatur, die maximal 1,7 Cent wert ist? Manchmal warf ich auch Bücher weg. Wenn sich zu viele, wie die Zitadelle, Tycho Brahes Weg zu Gott oder das Tal der Puppen, die in den 60er Jahren Bestseller waren und heute von keinem Menschen mehr gelesen werden, bei mir stapelten und auch in der Wühlkiste keine Flügel bekamen. Dann sortierte ich sie aus und ging mit blutendem Herzen zum Container. Bücher wegzuwerfen ist Barbarei, aber es gab niemanden, dem ich sie schenken konnte. Und ich brauchte Platz für das, was ging. Tommy Beyer, Fallers große Liebe, ein Antiquariatsroman. Und wenn ich zu den Leuten sage am Telefon, schmeißen Sie die Bücher einfach weg, dann kommt eigentlich sowas wie Unverständnis oder man ist eingeschnappt. Ich sage dann immer zu ihnen, Sie tun nichts Schlechtes. Sie töten ja kein Tier, ja? Sie werfen eine Sache weg wie ein anderer Haushaltsgegenstand, ein Topf oder so weiter. Und hier kommt natürlich dann das, was man Respekt nennt vor Büchern. Dann heißt es immer, ja, das kann ich aber nicht. Das kann ich nicht. Für manche Bücher gibt es Endstationen. Deren Zeit ist vorbei, die sind einfach am Ende und freuen sich dann auf eine Reinkarnation als... jetzt hätte ich beinahe Toilettenpapier gesagt. Nein, als Zeitung oder als neues Buch. Die Sachen zum Beispiel, die ich hier aussortiere, die landen auf dem Flohmarkt. Damit schaffe ich natürlich eine ideelle Konkurrenz für uns alle mit schlechten Ausgaben, die da aber für 1 Euro gekauft werden. Die Leute kommen dann also hierher und sagen, warum kostet das Buch bei dir 20 Euro, auf dem Flohmarkt kostet 1 Euro. Es ist so, dieser Kreislauf muss irgendwann durchbrochen werden. Er müsste natürlich mit diesen fürchterlich schlechten neuen Büchern eigentlich durchbrochen werden, die dann also irgendwann wirklich vernichtet werden müssen oder zumindest der Zirkulation entzogen werden. Sie dürfen ruhig, wir machen gerade hier. Wolfgang Jeske hat gut lachen. Es sind die letzten Tage seiner Berufslaufbahn und der Schlussverkauf läuft besser als erwartet. Nach 36 Jahren im Geschäft kann man dem Berliner sogar mit Geschichten wie jener Schilderung des amerikanischen Literaturprofessors John Thiem kommen, die sonst jedem Bücherfreund die Haare zu Berge stehen lässt. An einem regnerischen Frühlingstag schlendere ich durch eine Straße in Boulder, Colorado. Auf der Suche nach einem Buch bleibe ich vor einer Buchhandlung stehen. Regen fällt auf einen draußen stehenden Büchertisch. Ich gehe hinein und sage dem Besitzer, dass seine Bücher nass werden. Er dankt mir und sagt, er möchte, dass sie nass werden. Warum? Frage ich. Es sind nutzlose Bücher, die niemand haben möchte. Und deshalb verbrenne ich sie, sagt er und deutet auf einen wärmeverbreitenden Ofen. Bücher brennen nicht so leicht, wie Sie vielleicht denken, fügt er hinzu. Werden die Seiten aber nass, dann knittern sie und lassen Luft hinein. Sobald sie getrocknet sind, brennen sie sehr gut. Also die Temperatur muss so hoch sein und man muss es zerstochern und man muss gucken, dass man es dann also auflöst irgendwann. Sonst brennt dieser Block einfach nicht, sondern er qualmt vor sich hin. Was erstens die Büchervernichtung der Nachbarschaft anzeigte, und zweitens, von den bedenklichen historischen Konnotationen einmal abgesehen, ein Überfüllungs- mit einem Umweltproblem vertauschte. Dennoch gibt es kaum einen Antiquar, der nicht hin und wieder nach Wegen sucht, um sich von ungenießbar gewordener Ware zu trennen. Was macht der Antiquar mit der wertlosen Literatur? Dass er ein botanisches Lehrbuch, das 50 Jahre alt ist, sofort nach Empfang in den Papierkorb wirft, Ist selbstverständlich. Versuchen Sie heute mal als Antiquar Gerhard Hauptmann zu verkaufen. Und das war ein ganz bedeutender, wichtiger Mann. Schon bei den Namen wird es ein Problem, die eine Tradition haben. Aber Hermann Löns dann, den möchte keiner mehr. So weit muss man gar nicht zurückgehen. Bereits die Stars der 70er und 80er Jahre des 20. Jahrhunderts sind, in Massenauflagen erschienen, reine Ballaststoffe, die bei jedem Ankauf eine Kiste schwer, aber nicht gewichtig machen. Der Hagener Versandantiquar Tobias Wimbauer hat damit ganz eigene Erfahrungen gemacht. Consalix hatte ich irgendwann mal so viele da, dass das ein ganzes großes Regal füllte. Insgesamt über 100 Bananenkisten, nur mit Consalix, Johannes Mario Simmel, Marie-Louise Fischer und Hera Lind, die ich dann bei eBay anbot. Das ganze Konvolut ging für einen stolzen Euro weg. Da kam dann ein Herr mit einem uralten VW-Bus aus Annaberg-Buchholz angefahren und packte die Consalix-Kisten ein und ich fragte ihn, was er denn vorhabe. Er entpuppte sich als der Mann einer maledivischen Jazzmusikerin, die mit ihm zusammen den Plan hatte, auf den Malediven eine Leihbücherei für deutsche Urlauber am weißen Strand mit blauem Meer zu machen. Sie hatten einen Spezialvertrag mit einem Flugveranstalter, sodass sie mehrere hundert Kilo pro Flug mitnehmen konnten. Und so wurden dann in den letzten Jahren abertausende Consalix aus meinen Altbeständen an die Malediven verbracht, wo sie nun die Urlauber erfreuen. Bei einem Euro für 100 Bananenkartons voller Bücher fällt der Preis des einzelnen Exemplars in den Promillebereich. Und nur der Transport an einen sehr weit entfernten Ort schützt die Ware vor der umgehenden Deklaration als Müll. Während eBay für Antiquare damit zum Ventil werden kann, um Überdruck von den Dampfkesseln der Literaturproduktion abzulassen, bringt die Auktionsplattform naive Leser eher in Gefahr. Das Schnäppchen könnte seinerseits zuschnappen und sich wie ein Würgeeisen um den eigenen Hals legen. Denn massenhafte Bananenkartons voller Trivialliteratur braucht jenseits der Malediven niemand. Vermutlich nicht einmal dort. Um lustvoll in alten Buchbeständen zu stöbern, bedarf es nämlich keiner Monokultur, sondern deren Gegenteil, breitester Varianz. Keller ist es gelungen, ein recht seltenes Inselbändchen an Land zu ziehen. Einen Heimel gar. Gedichte. Der Tag von Charles Roy. Feldpostbrief. IB 118 von 1925. Und Keller gedenkt dafür, unverschämte, abstrafende 150 zu verlangen. Fünftes Regal. Kleines Zwischenfach. Wer nur elektronisch einkauft, bringt sich um manches Vergnügen. IB 118 ist nicht in die drei zugänglichen Regale sortiert. Nicht der vermeintlich erhöhten Gefahr des Diebstahls auszuweichen, sondern weil Keller einem Würdigen gern noch mal nach oben springen und exklusiv eine Delikatesse herunterholen möchte. Germa Grimsen, Hinter Büchern, Der Reigen, Antiquariatsroman. Der Grund war, ein Antiquariat zu machen, war, dass solche Diskussionen, wie jetzt solche Ad-Hoc-Sachen stattgefunden, passiert eben nicht mehr. Da ist Kinder, mit dem ich mich über irgendwas unterhalten kann. Ja? Da ist eine Sparer, Stunde ohne Luft und irgendwo passiert das nicht mehr. Das war früher schon so. Aber was habe ich für Anregungen aus dem Antiquariat gekriegt? Dankbar bin ich dafür. Stöbern und sich mit den Anwesenden über Merkwürdigkeiten austauschen. Das war vor dem Internet für die meisten Bücherfreunde der Grund, auch dunkle und schlecht belüftete Orte aufzusuchen. Wer ganz gezielt etwas suchte, konsultierte dagegen eher die Kataloge der Versandantiquare. Beim Stöbern ging es ums Glück unverhoffter Überraschungen. Ob man Wühlkisten umgrub, hohe Bücherstapel auf wurmstichigen Tischen ins Wanken brachte, weil immer das unterste Buch die größte Neugierde erweckte, oder ob man eine halsbrechere, schwankende Leiter bestieg. Im Stöbern lag Herausforderung und Lohn zugleich. Der Dialog unter Bücherfreunden stand freilich vor einer Hürde, dem Antiquar selbst. Man ging ins Antiquariat und da saß dann oft so ein Kauz, schon recht unfreundlich und je nachdem auch etwas muffig im Umgangston. Ich habe ihn jahrelang nach einer bestimmten Jüngerausgabe gefragt, die hinter ihm, hinter der Kasse im Regal stand und er wollte sie mir partout nicht zeigen. Ich durfte sie nicht mal ansehen. Die stand da. Verkaufe ich nicht. Ja, hinter der Ladentheke hocken häufig Käuze. Schon Wilhelm Jung wusste das, als er dem Berufsnachwuchs riet. Hast du nicht genügend Absonderlichkeiten? Werde nicht Antiquar oder Apotheker. Suche dir lieber einen Beruf zwischen dem Anfangsbuchstaben C und Z aus. Ich sage nicht zwischen B und Z. Denn auch als Bibliothekar kämst du nicht weiter. Vor allem der Archivar ist dann auch schon übersprungen. Doch bei aller Exzentrik des Verkäufers, manche Kunden können ihm durchaus das Wasser reichen. Früher Nachmittag, die Klingel der Ladentür klimpert. Hereintritt Walter Kempowski. Gerhard Henschel, da mal nachhaken. Näheres über Walter Kempowski. Es spricht ein Antiquar. Lass den Mann mal in Ruhe, denke ich. Er wird sicher anonym bleiben wollen. Weit gefehlt. Mit sicherem Griff fischt er einen Band Kempowski, Mark und Bein, aus dem Literaturregal, schlägt den Deckel auf, bittet um einen Kugelschreiber und signiert. Beim Büchersuchen in Beckers Antiquariat gefunden. Ausrufezeichen. Aufgewertet. Ausrufezeichen. W. Kempowski, 20. Oktober 99. Ist ja ohne Zweifel auch so. Also auch ein Kempowski ist aufgewertet mit einer Widmung oder mit einer Signatur. Wenn es Herr Ben vorher gewesen wäre, wäre es schöner als Kempowski, aber trotzdem. Es gibt Autoren, die schwer davon abzubringen sind, jedes Exemplar zu signieren. Da gibt es dann den alten Scherz, dass das unsignierte Exemplar viel seltener sei. Aber trotzdem im Prinzip, wenn ein Autor da ist, signieren lassen schadet nie. In den Augen des Publikums ist ein signiertes Buch jedenfalls wertvoller als ein unversehrtes. Was schon von der Tatsache illustriert wird, dass Unterschriften toter Autoren wie Thomas Mann immer wieder gefälscht werden. Die Widmung nähert das Massenprodukt Buch ein Stückchen der Handschriftenära an und die damit geschaffene Aura ersetzt beim gebrauchten Buch die Funktion der Aktualität bei Neuerscheinungen. Die Nachfrage steigt. Oder etwa nicht. Wie lange wird es noch den Wunsch nach alten Büchern geben? Sechstes Regal, leeres Fach. Das Überangebot überleben, eine Zukunft zwischen Preiskämpfen und verstopften Lagern. Es gibt, wenn man böse für eine Konjunktur des toten Autoren, wenn jemand plötzlich stirbt. Weil es einen vielleicht Fernsehbericht gab, verkauft sich ein Werk besonders gut, weil ein Künstler porträtiert wurde. Als Brigitte Schweiger starb, war plötzlich das Buch »Wie kam das Salz ins Meer«, was bei jedem Ankauf dabei war, von dem ich 20, 30 Stück da hatte und 7 Jahre lang kein einziges davon verkauft hatte. Ich hatte an einem Tag alle 30 Stück weg. Es gibt einige Werke, die haben wir seit Anbeginn unserer Existenz und andere verkaufen sich halt rasend schnell. Oder wir haben ein Werk schon lange und bieten es in unserem Katalog dann an und dann können wir es plötzlich 3-mal verkaufen, obwohl wir es vorher schon 4-mal angeboten hatten in anderen Katalogen. Natürlich existiert eine, wenn auch sinkende Nachfrage nach Büchern vergangener Zeiten. Mit ihrem Spezialantiquariat für Erotika hat es Gesine Karge einfacher als Tobias Wimbauer, dessen Riesenbestand an Druckwerken aller Provenienzen keine spezielle, gut betuchte Kundschaft anlockt. Es gibt diesen festen Stamm an Sammlern, die wirklich auch bereit sind, über 10.000 Euro für einen Einkauf auszugeben. Die das nicht ständig tun, schön wär's, aber seltene Stücke auch ihren neuen Herrn finden. Und neben den großen Sammlern gibt es auch noch eine ganze Reihe kleinerer, die aber nicht zu unterschätzen sind. Denn deren Sammelleidenschaft endet nicht bei jenen 30 Euro, die Michael Eschmann, gestützt auf die Erfahrungen vieler Kollegen, als realistische Obergrenze ermittelt hat. Bezieht man diesen Wert aufs Preisgefüge für neue Bücher, erscheint er logisch. In einem Markt, in dem gebrauchte Ware mit neuer konkurriert, kann die gelesene schwerlich mehr kosten als die originalverschweißte. Sagen wir jetzt einfach mal eine Zahl. Nur 2.000 Euro Umsatz im Monat machen zu müssen mit Objekten, die zwischen 1 und 30 Euro Verkaufswert haben, dann müssen Sie also einen Bestand haben von mindestens 30.000 und Sie müssen dann auch ständig den noch steigern und Sie brauchen riesige Lagerflächen. Wenn man glaubt, dass die Lagerhaltung problematisch ist oder einem das Genick bricht, dann hat man A, die falsche Einkaufspolitik und B, die falschen Mietkosten. Ich bin hier in der komfortablen Lage, in der literarischen Diaspora große Flächen zu geringen Preisen anmieten zu können. Mich bringen die Lagerkosten nicht um. Ein Antiquariat muss dauernd viel Neues einkaufen. Sonst ist der Betrieb nicht gesund. Natürlich ist hierzu die Voraussetzung, dass der Antiquar auch genügend verkauft, weil er sonst bald am Rande seiner verfügbaren Mittel stünde. Aber diese Fluktuation muss immer existieren, wenn nicht irgendwo ein böser Fehler im Betriebe steckt. Es ist ein Zeichen der Gesundheit, wenn die Menge des Verkauften unter der des neu hinzugekommenen bleibt, so dass dauernd eine Vermehrung des Lagers eintritt. Nur auf diesem Wege kommt der Antiquar voraus. Das sind Worte Wilhelm Jungs aus vergangenen Zeiten. Die heutige Wahrheit liegt wohl in der Mischung beider Positionen. Dem Vorzug des großen liquiden Lagers, das auch noch mit Kleinstgeschäften Umsatz macht, und der gegenteiligen Konzentration auf Wertbeständigkeit und Seltenheit, die ganze Wochen ohne Geschäftsabschluss erlaubt. Jeder zielbewusste Antiquar müsste trachten, das eigene Geld und so viel ihm von fremdem Geld zugänglich ist, in Büchern und Zeitschriften seine Spezialität zu investieren, auch wenn er Zinsen zahlen muss und auch, wenn er nicht gleich verkauft. Der schnelle Umsatz, sonst etwas höchst Erstrebenswertes, muss aufhören, das Ziel zu sein. Die Top-Sachen sind stabil, alles andere sinkt. Gibt Tobias Wimbauer zu, doch er fürchtet die Zukunft nicht. Solange ein einziges Exemplar der Birds of America des ornithologischen Zeichners John James Audubon auf Versteigerungen zwischen 7,9 und 11,5 Millionen Dollar erbringt, besteht zumindest vordergründig eine Hoffnung. Erstens, dass man selbst einmal einen gewaltigen Coup landet. Zweitens, realistischer, dass Bücher, auch wenn sie nicht ganz selten sind, insgesamt wieder an Wertschätzung gewinnen. Die Vögel Amerikas sind nämlich kein Wiegendruck aus der Gutenberg-Zeit, sondern ein vergleichsweise junges Werk, dessen vier Bände zwischen 1827 und 1838 erschienen. Realistisch erscheint dieses Warten auf bessere Zeiten aus einem ganz bestimmten Grund. Sollte in absehbarer Zeit das gedruckte Papierbuch aussterben, weil neue Texte nur noch elektronisch publiziert werden, schlägt die Stunde der Aufbewahrer. Da kommt der Antiquar dann wieder ins Spiel. In dem Moment, wo die Buchproduktion gering wird oder ganz aufhört, haben wir abgeschlossene Sammelgebiete. Dann wird es wieder interessant. Wie mit den DDR-Briefmarken damals, ja, ja. Und? Ist diese Aussicht wirklich nur utopisch? Also ich glaube nicht, dass wir das letzte überlebende Antiquariat sein werden. Es werden weniger überleben. Es wird bleiben ein kleiner Stumpf. Ich wünsche Ihnen noch. Ja, ich wünsche Ihnen ein schönes Stöbern, wenn Sie nachher kommen. Ja, ach, Mensch, ich habe. Diese beiden Kisten. Guck mal, du kannst die beiden Kisten, da kannst du nochmal blühen. Ich habe zum Beispiel hinten eine Kiste mit 140 Bänden von 1982 von einem Buch über die sozialliberale Zukunft von Günter Verheugen. Das war nach Mitte 82 völlig uninteressant. Irgendwann geht das auch ins Altpapier. Ich versorge jetzt liberale Freunde aus Scherz damit, aber. Ich glaube an den Stumpf, Sie glauben nicht an den Stumpf. Und dieser Stumpf, der wird existieren können. Das ist im Antiquariat möglich. Aber im übertragenen Sinne. Tschüss. Tschüss. Gelehrter als der Kaufmann, kaufmännischer als der Gelehrte. Das nenne ich den Antiquar. Requiem auf den Antiquariatsbuchhandel. Ein Feature von Florian Felix Wey. Es sprachen Ursula Illert, Miklos Horvat, Rudolf Guckelsberger und Uwe-Peter Spinner. Ton und Technik Beate Böhler und Claudia Peike. Regie Günther Maurer.